Meister! Wir sind begeistert, wir sind die Geister, die sie riefen. In dunklen Nächten, als sie schliefen. Wer kommt vorbei zu so später Stunde? Wir sind jetzt hier und wir treiben. Wer klopft an der Tür? Ich bin gleich da. Gleich bin ich da. Wer klopft an der Tür? Gleich. Wer klopft an der Tür? Überraschung, wir sind hier! Wir sind die Geister, die sie riefen, in dunklen Nächten, als sie schliefen. Wer kommt vorbei, zu so später Stunde? Wir sind jetzt hier und wir treiben's bunt. Wir treiben's bunt. Und jetzt geht's los! Und jetzt! Los, komm schon! Hol die Weinflaschen raus! Wir wollen feiern und zerstören dein Haus! Yeah! Los, geh schon! Die Musik etwas laut! Foltert mit den Flaschen und machen sie leer. Yeah, yeah. Denn wir sind die Geister, die sie riefen. In dunklen Nächten, als sie schliefen. Wer kommt vorbei, zu so später Stunde? Wir sind jetzt hier und wir treiben's bunt. Wir treiben's bunt, wir treiben's bunt. Wir treiben's bunt und jetzt geht's rund. Wir kommen zu dir und hauen auf den Putz. Wir hinterlassen dabei auch jede Menge Schmutz. Wir sind maßlos, dreckig und auch dreist. Ich hoffe, ihr auch. Im Hochdeutschen sagt man dazu Dankeschön. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Grüßt mit mir Stefan, das einzige Tier hier heute. Stefan, ach so, ihn haben wir natürlich vergessen. Wie heißt er? Ist der Tanzbär. Also begrüßt Stefan und den Tanzbären dort drüben. Mit einem Applaus wenigstens. Ich, Also ich persönlich, ich applaudiere auch für Tiere. Ja? Applaus für Tiere.